Dialoge, Seite 126. In den meisten parlamentarischen Ländern hat die Presse das Talent, sich verhasst zu machen, weil sie nur den heftigsten, selbstsüchtigen, exklusiven Leidenschaften dient. Weil sie mit Vorbedacht verleumdet, weil sie käuflich ist, weil sie ungerecht ist, weil sie ohne Edelmut und ohne Patriotismus ist. Schließlich und insbesondere, weil du die große Masse eines Landes niemals zur Erkenntnis bringen wirst, wozu die Presse dienen kann.